Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wow, habe ich eine Stimme jetzt mit diesem Mikro. Also, mein Vortrag wird sich beziehen auf die Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts und sie wird sich vor allen Dingen beziehen auf die offizielle Ebene. Das heißt, ich werde eher von den grundsätzlichen Positionen ausgehen. Und wenn man erstmal einen groben Blick auf das wirft, was die SPD vertreten hat an offiziellen Positionen. Also nehmen wir mal die SPD als erstes prominentes Beispiel der organisierten Arbeiterinnenbewegung. Wenn man also sich anguckt, was die SPD im 19. Jahrhundert vertreten hat und man wirft nur einen schnellen Blick darauf und auf die Grundsatzerklärung, dann kann man zu einem ganz ähnlichen Urteil kommen wie Paul Massing, 1949 in seinem Buch Vorgeschichte des politischen Antisemitismus. Paul Massing schrieb da drin, Zitat: In Theorie und Praxis lehnte die deutsche sozialistische Arbeiterbewegung den Antisemitismus ab. Niemals schwankte sie in ihrem Widerstand gegen alle Versuche, Juden ihrer bürgerlichen Rechte zu berauben. Niemals erlag sie, also die sozialistische deutsche Arbeiterbewegung, der Versuchung, die manchmal stark gewesen sein muss, durch Konzessionen an antijüdische Vorurteile Anhänger zu gewinnen. Das, könnte man sagen, gilt auf den ersten Blick. Ich mache aber jetzt nicht Schluss mit diesem Vortrag, sondern man muss sich angucken, was Paul Massing in diesem Kontext meint, wenn er von Antisemitismus spricht. Er meint das, was sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, so ist ja auch sein Buch betitelt. Er meint eine vollentwickelte antisemitische Weltanschauung, in der alle krisenhaften, kritischen Phänomene der modernen Gesellschaft auf die Juden oder einen sogenannten jüdischen Einfluss zurückgeführt werden. Und in diesem Sinne kann man sagen, das wird man innerhalb der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung nicht finden. Also wo man das zum Beispiel findet, ein sehr prominenter Text, allerdings aus dem frühen 20. Jahrhundert, ist bei Werner Sombart, der das Buch geschrieben hat, was zig Auflagen erfahren hat, die Juden und das Wirtschaftsleben, und da steckt bereits im Titel drin, was in diesem Buch drin steht. Was ich gesagt habe über das 19. Jahrhundert und die organisierte Arbeiterinnenbewegung, kann man auch ausdehnen auf das frühe 20. Jahrhundert. Also die SPD ist nicht etwa im 20. Jahrhundert antisemitisch geworden und auch die aus ihr entsprungene Kommunistische Partei Deutschlands hat keine antisemitische Programmatik erfahren. Wenn man das als Maßstab ansetzt, dann kann man sich das mit der politischen Linken ohnehin relativ leicht machen, denn auf dieser Ebene wird man Antisemitismus ganz selten antreffen innerhalb der Linken. Also es gibt ganz selten bekennende Antisemitinnen und Antisemiten innerhalb der Linken. Es gibt so gut wie gar keine Erscheinung, dass das offizielle Politik wird, also ein offizielles Bekenntnis dazu gibt, sondern auf welcher Ebene es Judenfeindschaft gibt innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, ist Folgendes. Oder man kann es erstmal zusammenfassen, als es ist ein inoffizielles Phänomen, es ist ein latentes Phänomen. Das eine ist, dass es innerhalb der Erklärung des Antisemitismus selber Reproduktion judenfeindlicher Stereotype und Vorstellungen gibt. Darum wird sich mein Vortrag heute weitgehend drehen. Damit hängt zusammen, dass es auch eine bestimmte Hoffnung gibt auf die antisemitische Bewegung. Davon werde ich gleich am Anfang sprechen. Es ist zwar nicht ganz korrekt, aber man könnte sagen, was der Arbeiterinnenbewegung des 19. auch des frühen 20. Jahrhunderts zu eigen ist, und das geht quasi bis 1933 und teilweise noch darüber hinaus, ist eine bestimmte, also jetzt benutze ich bewusst einen falschen Begriff, ist eine bestimmte populistische Haltung. Also eine Haltung, wir als die Organisation, als die Partei, als die Gruppierung, wir vertreten die absoluten Massen. Und in dem Sinne ist das, was die Massen vertreten, auch immer das, was wir, also als die Parteiführung oder so, zu berücksichtigen haben. Wir müssen uns immer an dem orientieren, auch was die Massen machen. Da liegt eine der großen Gefahren. Und insofern gibt es auch eine Hoffnung auf die antisemitische Bewegung. Und das ist auch letztlich Teil der offiziellen Positionen geworden. Und was ich in meinem Vortrag nur kurz anreißen werde, ist, dass es natürlich auf der Ebene von privaten Äußerungen eine Menge judenfeindlicher Aussagen gibt. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass beispielsweise Friedrich Engels und Karl Marx in ihren Briefwechseln es nicht an entsprechenden Invektiven haben fehlen lassen. Man könnte also diesen Vortrag, den ich jetzt halte, noch ergänzen um eine ganz andere Ebene, weil ich gesagt habe, es geht hier eher in meinem Vortrag eher um Grundsatzerklärungen. Man könnte es noch ergänzen um tagespolitische Aussagen. Also in dem Vortrag morgen Abend werde ich viel genauer auf das eingehen, was in der Tageszeitung der KPD zu lesen war, Tag für Tag. Wenn ich mir die gleiche Mühe gemacht hätte jetzt für die Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts und ich hätte beispielsweise den Vorwärts einmal komplett durchgesehen, dann würde ich sicherlich noch sehr viel mehr Beispiele finden für das, was ich grundsätzlich beschreibe. Aber nehmen wir erstmal die offizielle Position. Und bereits 1893 hat kein anderer und kein geringerer als August Bebel, der Vorsitzende der SPD, dem Thema Sozialdemokratie und Antisemitismus eine Grundsatzrede gewidmet, weil über, so Bebel Zitat, die Bedeutung dieser antisemitischen Bewegung in unseren eigenen Kreisen eine gewisse Unklarheit herrscht. In dieser längeren Rede hat Bebel ausführlich die Entstehung der Judenfeindschaft seit der Antike nachgezeichnet und keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Antisemitismus für falsch und gefährlich hielt. Allerdings, und jetzt kommt das Problematische, allerdings beendete er seine Ausführung mit der Hoffnung, dass der Antisemitismus, Zitat, schließlich wider Willen revolutionär werden muss. Und genau an diesem Punkt hätten, Zitat, alsdann wir die Sozialdemokratie einzusetzen. Dieser Gedankengang, so Bebel weiter, sei in der Resolution, wie ich glaube, genügend zum Ausdruck gekommen. Denn seine Grundsatzrede endete mit der Forderung, eine Resolution zu verabschieden. Das heißt also, die Hoffnung war, der SPD war, der Antisemitismus wird sich weiter radikalisieren und müsse dann schließlich wider Willen revolutionär werden. Das ist eine Hoffnung, die sich bis ins 20. Jahrhundert hinzieht. Diese Schlussfolgerung von Bebel erinnert an eine berühmte Formel, die oft Bebel zugesprochen wird, nämlich die Formel, es handelt sich beim Antisemitismus um den Sozialismus der dummen Kerls. Diese Formel stammt allerdings nicht von Bebel. Der Irrtum allerdings, dass Bebel diese Formel erfunden hätte oder dass sie auf ihn zurückgeht, ist älter, also auch die KPD der Weimarer Republik beispielsweise ging davon aus, dass diese prägnante Formel auf den großen SPD-Vorsitzenden zurückging. 1894, ein Jahr nach seiner Rede, erschien in Deutschland ein Sammelband mit dem Titel Der Antisemitismus, ein internationales Interview, in dem ein längeres Gespräch mit Bebel enthalten war. Der Herausgeber war der Publizist und Theaterdramaturg Hermann Bahr, der mit namhaften Politikern wie Bebel oder Lord Balfour, auf den später die Balfour-Deklaration zurückging, oder auch Intellektuelle wie die französische anarchistische Schriftstellerin Severin oder der norwegische Schriftsteller Henrik Ibsen, zu ihrer Einschätzung der modernen Judenfeindschaft befragt worden. Und August Bebel sagt in diesem Interview mit Hermann Bahr, Zitat, Bei Ihnen, und damit spricht er Hermann Bahr an, bei Ihnen, und damit meint er so das liberale Spektrum, bei Ihnen hat man einmal gesagt, ich glaube, es war Kronawetter, der Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerls. Das ist ein hübscher Einfall, aber er trifft die Sache nicht. So August Bebel in diesem Interview. Kurze Informationen noch zu Hermann Bahr oder zu diesem Sammelband. Hermann Bahr hat diesen Sammelband mit einem kleinen Vorwort versehen und da hat er eine Formulierung geprägt, mit der 50 Jahre später Jean-Paul Sartre berühmt werden sollte. Hermann Bahr schrieb nämlich in der Seite 2 seines Vorworts, wenn es keine Juden gäbe, müssten die Antisemiten sie erfinden. Das ist übrigens der Grund, warum Hans-Joachim Hahn und ich diesen Sammelband Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft herausgegeben haben. Der Untertitel ist zur Geschichte der Antisemitismus-Theorie vor 1944 und uns hat interessiert, ob es vor der Dialektik der Aufklärung und vor dem berühmten Aufsatz von Jean-Paul Sartre nicht schon wichtige Einsichten zum Antisemitismus gegeben hat. Und da sind wir genau auf diesen Satz bei Hermann Bahr gestoßen. Aber zurück zu August Bebel. Aus seinen Ausführungen wird deutlich, dass ihn vor allem die Verwendung des Begriffs Sozialismus in diesem Zusammenhang Antisemitismus stört. Denn den Gedankengang, der sich auch in dieser Formel ausdrückt, Antisemitismus sei der Sozialismus der dummen Kerls, den fand Bebel ja ganz richtig. Das hat er mit seiner Rede ja deutlich gemacht. Und er sagt dann auch in diesem Sammelband von Hermann Bahr, die eigentlichen Träger des Antisemitismus, das kleine Gewerbe und der kleine Grundbesitz, haben von ihrem Standpunkt aus nicht so Unrecht. Ihnen tritt eben das Kapital hauptsächlich in der Gestalt des Juden entgegen. So August Bebel. Und deswegen auch die Hoffnung, dass, sobald die wirtschaftliche Lage sich zuspitzt, die Antisemiten sich radikalisieren und die eigentlichen Ursachen ihres Elends erkennen und damit eben zu Sozialistinnen und Sozialisten würden. Diese Hoffnung teilten, so schreibt Rosemarie Leuschen-Seppel in ihrer Studie über Antisemitismus in der Sozialdemokratie des Deutschen Kaiserreichs, in der SPD fast alle Flügel, so sehr sie in anderen Fragen auch zerstritten waren. Wilhelm Liebknecht hat dafür die Formulierung geprägt, ja, die Herren Antisemiten ackern und säen und wir Sozialdemokraten werden ernten. Ihre Erfolge sind uns also keineswegs unwillkommen. Das meine ich mit die Hoffnung, die es gibt auf die antisemitische Bewegung. Die Aussage von August Bebel, dass die Leute ja eigentlich nicht so ganz Unrecht haben, denn ihnen würde ja das Kapital hauptsächlich in der Gestalt des Juden entgegentreten, hat Lars Fischer in seiner Studie The Socialist Response to Antisemitism in Imperial Germany als den Wahrheitskernzugang, The Kernel of Truth Approach to Antisemitism, bezeichnet. Nach diesem Ansatz liegen die Gründe auch bei den Juden selbst, bei ihren Eigenschaften. Also einerseits wird Antisemitismus als falsch abgelehnt, aber andererseits wird gesagt, ja, dass sich diese Feindschaft gegen die Juden richtet, das ist nicht ganz zufällig. Dafür geben die Juden durchaus Anlass. Oder ein Teil der Juden jedenfalls. Eine glorreiche Ausnahme, um jetzt eine weitere prominente Sozialistin zu nennen, die auch schon in der SPD sehr aktiv war, aber vor allen Dingen als KPD-Gründerin bekannt ist, Rosa Luxemburg. Nach Lars Fischer ist Rosa Luxemburg die ganz große Ausnahme dieses Ansatzes, also dieses Wahrheitskernverständnisses des Antisemitismus. Denn Rosa Luxemburg hat, wenn sie sich über Antisemitismus geäußert hat, das Wort Juden immer in Anführungszeichen gesetzt und deswegen nur zitierend darüber gesprochen, was Antisemiten so von sich geben. Alle anderen, und das ist das eins der Grundprobleme, alle anderen, und das gilt auch sowohl für die sozialistische als auch für die kommunistische Linke, alle anderen haben eben immer zwei Sachen versucht zu lösen, nämlich sowohl das Problem des Antisemitismus als auch die sogenannte Judenfrage. Und deswegen kamen die anderen Theoretikerinnen und Theoretiker immer dazu, selber Aussagen über die Juden und ihr Wesen gewissermaßen zu treffen. Aber ich werde darauf zurückkommen, auf diesen Punkt. Ich will noch mal erstmal stehen bleiben bei der Verurteilung des Antisemitismus. Ich höre mich übrigens immer doppelt. Ich hoffe, es geht euch nicht die ganze Zeit genauso. Okay. Ein anderer prominenter Sozialdemokrat hatte sich bereits 1890, also 3 Jahre vor August Bebel, zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief an die Wiener Arbeiterzeitung hatte Friedrich Engels die Judenfeindschaft in all ihren Formen zurückgewiesen. Die Position, die Engels in diesem Brief formulierte, war in ihrer Ablehnung die deutlichste innerhalb der SPD. Engels wies zunächst darauf hin, dass die organisierte Arbeiterinnenbewegung, Zitat, den Juden viel zu viel zu verdanken habe, um überhaupt nur auf die Idee kommen zu können, judenfeindlich zu sein. Und dann schrieb er ganz grundsätzlich, ich zitiere, Der Antisemitismus ist also nichts als eine Reaktion mittelalterlicher, untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht und dient daher nur reaktionären Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel. Der Antisemitismus ist eine Abart des feudalen Sozialismus und damit können wir nichts zu schaffen haben. Die Aussage, dass es eine Abart des feudalen Sozialismus sei, hätte schon gereicht in der Ablehnung, denn im Kommunistischen Manifest hatten Marx und Engels verschiedene Formen des Sozialismus kritisiert und über den feudalen Sozialismus hatten sie im Kommunistischen Manifest geschrieben, dass er die Reaktion der Aristokratie gegen die bürgerliche Gesellschaft sei. Zitat aus dem Kommunistischen Manifest: Um Sympathie zu erregen, musste die Aristokratie scheinbar ihre Interessen aus dem Auge verlieren und nur im Interesse der exploitierten Arbeiterklasse ihren Anklageakt gegen die Bourgeoisie formulieren. Allerdings zeige sich in der tatsächlichen politischen Praxis, dass sie alle Gewaltmaßregeln gegen die Arbeiterklasse unterstützen würden. Und in dem Brief an die Wiener Arbeiterzeitung 1890 betonte Engels außerdem noch, und insofern kann er in diesem Punkt als Vorläufer auch von der Position von Rosa Luxemburg gelten, dass die Identifikation von Jüdinnen und Juden mit dem Kapital, Zitat, die ganze Sachlage verfälscht. Längere Aussage von Friedrich Engels 1890, dazu kommt, dass der Antisemitismus die ganze Sachlage verfälscht. Er kennt nicht einmal die Juden, die er niederschreit. Sonst würde er wissen, dass hier in England und in Amerika, dank den osteuropäischen Antisemiten und in der Türkei, dank der spanischen Inquisition, es Tausende und Abertausende jüdischer Proletarier gibt. Und zwar sind diese jüdischen Arbeiter die am schlimmsten Ausgebeuteten und die allerelendsten. Leider Gottes muss man sagen, dass sich Engels mit dieser Position nicht wirklich in der Realpolitik der späteren Kommunisten durchgesetzt hat. Aber dazu morgen Abend. Friedrich Engels Position geht sicherlich zurück oder ist sicherlich beeinflusst davon, dass Karl Kautsky ihn schon einige Jahre vorher in einem Brief vor dieser Gefahr gewarnt hatte. Und hatte ihm aus Österreich geschrieben: Wir, damit waren gemeint die österreichischen Sozialdemokraten, wir haben Mühe, unsere Leute zu hindern, dass sie nicht mit den Antisemiten fraternisieren. Die Antisemiten sind jetzt unser gefährlichster Gegner, gefährlicher als in Deutschland, weil sie oppositionell und demokratisch auftreten, also den Instinkten der Arbeiter entgegenkommen. Karl Kautsky hat sich in den weiteren Jahren mehrmals grundsätzlich zum Antisemitismus geäußert. Er hat sich auch später zur sogenannten Judenfrage geäußert und zum Zionismus. Jack Jacobs, der eine Studie veröffentlicht hat, Sozialisten und die jüdische Frage nach Marx, hat darin die Vermutung ausgesprochen, dass Kautskys sensible Haltung gegenüber der Judenfeindschaft auch biografische Gründe gehabt haben könnte. Kautsky hat in seiner Kindheit und Jugend Deutsch mit einem tschechischen Akzent gesprochen. Und deswegen und auch wegen seines Namens sei er immer mal wieder für einen Juden gehalten worden, fälschlicherweise, und auch als solcher angefeindet worden. Das mag ein weiterer Grund sein, warum Kautsky da sensibler war als manch andere Sozialdemokraten. Es ist ja ohnehin bemerkenswert, dass man heute nach besonderen Gründen sucht, warum Leute der politischen Linken gegenüber Antisemitismus sensibler gewesen sind. Eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass das zu einem linken politischen Selbstverständnis ohnehin dazugehört. Um das nochmal kurz auszuführen, was Kautsky dazu noch veröffentlicht hat, und jetzt gehe ich ein bisschen ins frühe 20. Jahrhundert, gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als es in Polen, in Kischinew, zu einem Pogrom kam, was viele Sozialistinnen und Sozialisten erschreckt hat, schrieb Kautsky, es falle ihm schwer, mehr als seiner selbstverständlichen Abscheu vor den furchtbaren Brutalitäten Ausdruck zu verleihen. Allerdings schrieb auch er in diesem Text, dass er in der jetzigen antisemitischen Bewegung ein Stück Klassenkampf sehen würde. Also immer noch wieder die Hoffnung, dass da etwas für die Linke zu holen sei. Oder zumindest, dass man es besser, dass man besser erklären könnte, was die Leute antreibt, als sie es selber meinen. Bekannt geworden ist Karl Kautsky, denke ich, durch die 1914-15 veröffentlichte Schrift, also zunächst Artikelserie Rasse und Judentum, in der Kautsky den wissenschaftlichen Rassismus kritisierte und scharf zurückwies. Was ihn allerdings nicht davon abhielt, Jüdinnen und Juden eine vererbte gemeinsame Eigenschaften zuzuschreiben. Aber das waren sowieso zwei getrennte Sachen. Also auch manche Antisemiten haben den Begriff der Rasse verworfen, weil er ihnen zu pöbelhaft klang, waren aber trotzdem davon ausgegangen, dass Juden als Juden bestimmte Eigenschaften haben. Aber trotzdem war Kautskys kritische Analyse des wissenschaftlichen Rassismus für diese Zeit vorbildlich und in der Schärfe auf jeden Fall besser als das meiste, was sonst zu dem Thema geschrieben wurde. Kautsky hat sich in diesem Text auch schon mit dem Zionismus beschäftigt, wo man ja denken könnte, 1914, klar ist der Zionismus schon eine Bewegung, die existiert in Europa, aber noch keine Bewegung, die großartig Politik machen könnte. Kautsky kritisierte den Zionismus, allerdings weniger scharf, als es während der 20er Jahre der Fall war, also als es andere Linke während der 20er Jahre machten. Kautsky kritisierte den Zionismus vor allen Dingen als eine, Zitat, undurchführbare Utopie und schrieb grundsätzlich, Zitat, der industrielle Kapitalismus ist die Vorbedingung des Sozialismus. Die Bedingungen der Türkei, wo Palästina ja zu der Zeit noch dazugehörte, haben sich bisher einem industriellen Aufschwung nicht sehr günstig erwiesen. Nirgends aber sind sie trostloser als in Palästina. Insofern war Kautsky von dieser Position aus überzeugt, dass da kein sozialistischer Zionismus oder so etwas möglich wäre. Bemerkenswert an Kautskys Haltung aus der Perspektive, die ich vor allen Dingen einnehme, nämlich aus der Perspektive, was dann später den Antizionismus in der Linken geprägt hat. Also bemerkenswert an der Position von Kautsky ist noch, dass seine Ablehnung des Zionismus klar eingebettet ist in ein Erschrecken über den immer brutaler werdenden Judenhass in Europa. Und insofern war seine Ablehnung des Zionismus vor allen Dingen eingebettet in diese entschiedene Zurückweisung des Antisemitismus. Und seine Ablehnung des Zionismus war eher von pragmatischen Erwägungen geprägt, wie ich ja eben schon zitiert habe. Also es geht um Rahmenbedingungen, um ökonomische Bedingungen, um soziale Bedingungen in Palästina. Und ein anderes Zitat, was es vielleicht auch nochmal ganz deutlich macht, in welchem Kontext seine Ablehnung des Zionismus steht. Kautsky schrieb in Rasse und Judentum, gewiss, die Lage der russischen und rumänischen Juden ist eine verzweifelte, sie ist unerträglich. Aber die Frage ist nicht, ob sie in Palästina besser leben würden als heute in Russland, sondern ob die Gründung eines jüdischen Gemeinwesens dort ihnen bessere Aussichten bietet als die russische Revolution oder auch nur die Auswanderung nach England oder Amerika. Und deswegen sprach sich Kautsky auch gegen einen jüdischen Staat oder überhaupt nur den Versuch eines jüdischen Staats in Palästina aus und plädierte für eine Assimilation in Europa. Für die von euch, die überlegen, ob sie morgen Abend kommen werden, dann wird der Unterschied zu der Position der Kommunistischen Internationale Ende der 20er Jahre sehr viel deutlicher, wenn man das mit Kautsky vergleicht. Ich mache jetzt noch ein bisschen Prominenten Zitate raten. Also, nee, nicht raten, aber ich werde noch ein paar weitere Prominente nennen. Also Friedrich Engels, um nochmal wieder zurückzukommen. Friedrich Engels Ablehnung des Antisemitismus hob sich von der Position seines berühmten Co-Autors Karl Marx ab, der 1843-44 in seinem Text zur Judenfrage eine zumindest ambivalente Haltung eingenommen hatte. Über diesen Text zur Judenfrage ist viel gestritten worden und ich will diese riesige Debatte heute Abend nicht wiedergeben. Ich will zwei einfache Fakten nennen, um die man auch nicht herumkommt. Also der erste Fakt ist, dass sich Marx in diesem Text mit einer deutlich antisemitischeren Position auseinandersetzt, nämlich der Bruno Bauers. Das lässt sich nicht leugnen. Fakt ist auch, dass es Marx in diesem Text gar nicht um die Analyse des Antisemitismus ging, sondern vor allen Dingen wollte er die Frage der Gleichberechtigung, der staatlichen, rechtlichen Gleichberechtigung am Beispiel der sogenannten Judenfrage diskutieren. Und vor diesem Hintergrund kann man durchaus in diesem frühen Text von Marx schon die Position finden, dass eine Gleichberechtigung eine materielle Basis voraussetzt, also bestimmte materielle Grundvoraussetzungen. Und man kann positiv hervorheben, dass Marx in diesem Text unter anderem schrieb, Zitat, die bürgerliche Gesellschaft erzeugt aus ihren Eingeweiden fortwährend den Juden. Also eine Position, die sich erstmal in dieser Aussage von einem rassistischen Antisemitismus klar unterscheidet. Es finden sich in diesem Marx-Text aber außerdem die berüchtigten Aussagen, Zitat, betrachten wir den wirklichen weltlichen Juden, nicht den Sabbatjuden, wie Bauer es tut, sondern den Alltagsjuden. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. Also das sind sicherlich keine Aussagen, mit denen man den Antisemitismus des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts kritisieren konnte. Ich will noch auf eine Diskussion eingehen, und die, der mich auch ein bisschen länger widmen, weil sie wieder, glaube ich, auch durch einen früher in Frankfurt lehrenden Professor, nämlich Michael Brumnick, wieder etwas prominenter geworden ist. Es ist die Position vertreten worden, Marx' Position habe etwas mit einem jüdischen Selbsthass zu tun. Diese Position ist nicht neu, die ist schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts vertreten worden. Und insbesondere Edmund Silberner hat in seinen verschiedenen Veröffentlichungen, unter anderem in dem Buch Die Kommunisten zur Judenfrage, Marx' Position, Marx' Abneigung gegen das Judentum, mit diesem jüdischen Selbsthass erklärt. Silberner hat selber betont in seiner sehr kritischen Studie, dass sie mit kommunistischen Gedankengängen nichts zu tun habe. Sie sei allein durch eine persönliche Betroffenheit motiviert. Längeres Zitat von Edmund Silberner über Karl Marx. Niemand gehört gern einem minderwertigen Volke an, also minderwertig in Anführungszeichen, niemand gehört gern einem minderwertigen Volke an, und es ist daher verständlich, dass Marx sich das drückende Bewusstsein seiner jüdischen Herkunft dadurch leichter zu machen suchte, dass er sich als Nichtjude gab. In diesem dem jüdischen Selbsthass eigenen Bemühen verfiel er oft in Angriffe auf die Juden, die umso heftiger sind, je mehr er sich und andere davon überzeugen will, wie wenig Jude er trotz seiner rabbinischen Abstammung sei. Und dann kommt eine sehr problematische Herleitung von Edmund Silberner. Edmund Silberner behauptet nämlich, dass in dieser persönlichen Haltung von Karl Marx der Ursprung für die judenfeindliche Tradition des Sozialismus und Kommunismus liege. Denn, so Silberners Argumentation, Hunderttausende, Millionen Menschen hätten Marx' frühe Schrift mit dem gleichen Eifer und der gleichen Inbrunst rezipiert wie das kommunistische Manifest. Wenn das so einfach wäre, Positionen innerhalb von politischen Strömungen zu erzeugen, indem nur ein Autor mit einer Schrift das erreichen könnte, dann wäre es leicht, größere Bewegungen zu beeinflussen. Also da muss man sicherlich mehrere Faktoren zusammenlegen. Trotzdem ist diese Position, dieser Vorwurf des Selbsthasses wieder aufgenommen worden von Micha Brumlik. In dem Buch Deutscher Geist und Judenhass, das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum. Und da hat Brumlik geschrieben, Marx sei gewissermaßen der Prototyp eines jüdischen Selbsthasses, eines Hasses auf die eigene Identität, eines Hasses, für den Anfang des 20. Jahrhunderts Gelehrte wie Otto Weininger bekannt geworden sind, Otto Weininger, der 1906 Selbstmord betrieben hat. Marx sei, schreibt Brumlik, Zeit seines Lebens, zumindest persönlich, ein Antisemit gewesen, der auch in seinen politischen Veröffentlichungen antisemitische Thesen vertreten habe. Allerdings verweist Brumlik auch darauf, dass Marx in seinen Ausführungen zur Judenfrage vom deutschen Idealismus geprägt war. Und zudem unterscheidet Brumlik ganz anders als Edmund Silberner zwischen Marx' persönlicher Einstellung und seiner Wirkung auf die sozialistische und kommunistische Bewegung. So hätten, schreibt Brumlik, nicht wenige jüdische Sozialisten den rationalen Kern der marxischen Haltung zur Judenfrage, nämlich die Forderung nach Gleichberechtigung, die Kritik der Religion und das Ideal politischer Freiheit, als wesentlichen Beitrag im Kampf gegen den Antisemitismus verstanden. Problematisch, und zwar grundsätzlich problematisch, an diesem Konzept des jüdischen Selbsthasses ist, dass es zunächst der Zuschreibung überhaupt der jüdischen Identität braucht. Also man kann sicherlich überlegen, ob Marx sich auf unbewusste Weise mit den in seinem eigenen Text als wirklichen Juden bezeichneten Menschen identifizierte, aber bewusst hat er das ganz sicherlich nicht getan. Also um von einem jüdischen Selbsthass zu sprechen, muss man sehr viel mehr die Selbstbeschreibung oder die Selbstidentität der Menschen berücksichtigen. Es reicht nicht, dass jemand, der aus einer jüdischen Familie stammt oder dessen Großeltern zum Judentum gehört haben, antisemitische Aussagen macht. Sondern es muss, wie Sander Gilman das mal in seiner Studie über den jüdischen Selbsthass geschrieben hat, berücksichtigt werden, ob und inwieweit die Außenseiter das Wahnbild von ihnen als Wirklichkeit annehmen. Und erst dann kann man von einem jüdischen Selbsthass sprechen. Insofern trifft diese Kennzeichnung des jüdischen Selbsthasses den Schriftsteller Otto Weininger, der, ich habe ihm gesagt 1906, ne? 1903 hat er sich das Leben genommen, nachdem er ein Buch geschrieben hatte, Geschlecht und Charakter, und dieses Buch ist eine als wissenschaftliche Studie verbrämte frauenfeindliche, sexistische, also in Worte gefasste sexistische und antisemitische Weltanschauung, ein ganzes Buch, was nur davon handelt, dass alles Schlechte von den Frauen und von den Juden herkommt und dass der Mann beraten ist, um sich von beiden zu distanzieren. Und da kann man sicherlich sagen, Otto Weininger, der aus einer jüdischen Familie stammte, hat sich selber davon betroffen gefühlt, von seinen eigenen Ansichten. Wenn Marx hingegen 1843/44 in zur Judenfrage vom wirklichen Juden schrieb, dann ist es mehr als fraglich, dass er damals sich selbst meinte. Allerdings trifft die Beschreibung von Edmund Silberner und auch Micha Brumlik einen bestimmten Punkt, und der ist ganz richtig. Der hat nur weniger mit Selbsthass zu tun, sondern was sich immer wieder findet, ist, wenn Juden mit Kapital identifiziert werden, dann gibt es natürlich grundsätzlich eine feindliche Haltung gegen das, was man als Juden beschreibt. Denn es soll ja eine feindliche Haltung gegen das Kapital und gegen den Kapitalismus geben. Und in diesem Sinne ist die Ablehnung des Juden immer also quasi ein Zentrum dieser Haltung. Aber da in diesem Punkt unterscheidet sich Marx nicht von August Bebel oder anderen. Und es ist völlig egal, ob er aus einer jüdischen Familie stammt oder nicht. Um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, was an diesem Text von Marx problematisch ist: Es handelt sich eben, um noch einen anderen Wissenschaftler zu dem Thema zu zitieren, wie Thomas Haury betont, nicht um einen Antisemitismus im Sinn einer judenfeindlichen Weltanschauung bei Marx' Text, aber man müsse durchaus konstatieren, dass Marx, Zitat Thomas Haury, kritiklos die zeitgenössischen judenfeindlichen Stereotype für seine politischen und philosophischen Zwecke übernommen hat und so mitgeknüpft hat am Netz kollektiver Symbole seiner Zeit. Ich möchte noch eine grundsätzliche Sache sagen zu dem Marx-Text und der ganzen Diskussion drumherum. Heute geben sich viele Leute, auch die innerhalb der Linken, die gegenüber Antisemitismus sehr aufmerksam sind, geben sich große Mühe, aus diesem Text möglichst viel Kluges herauszulesen. Das ist auch ein ehrenhaftes Unterfangen, also sozusagen den wirklichen Marx zu entdecken in diesem Text. Das kann man durchaus machen. Trotzdem ist es für das Verständnis mal dessen, was ich heute Abend versuche, nämlich eine Analyse, wie Antisemitismus sich in der Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, gar nicht wichtig, was Marx wirklich gemeint hat, sondern muss sich vielmehr angucken, wie Marx' Text rezipiert wurde in der Zeit. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Also, es kann sein, dass Marx völlig falsch verstanden wurde, aber viel wichtiger ist diese falsche Rezeption und viel wichtiger ist zum Beispiel, dass diese wirklich schlimmen Aussagen über den wirklichen Juden in der Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts rauf und runter gebetet wurden und weniger dieses Element betont wurde, dass die bürgerliche Gesellschaft den Juden erzeugen würde. Denn dazu hätte man erstmal verstehen müssen, was diese Aussage von Marx eigentlich meint. Ich kann das, was ich eben deutlich gemacht habe, an einem kurzen Zitat vielleicht etwas plastischer machen. Es gab im späten 19. Jahrhundert eine Broschüre der SPD, die war betitelt Die Stellung der Arbeiter zur Judenfrage. Und darin wurde betont, es ginge darum, Zitat, das jüdische Ausbeutungssystem, das vielfach auch bei den Christen vorkommt, zu bekämpfen. Und da ist genau die Identifikation von Juden mit dem, was man ablehnt. Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, wer von euch die deutsche Ideologie von Engels und Marx besser im Kopf hat. Auch da gibt es eine Aussage über den praktischen Judengeist, der mittlerweile die ganze Gesellschaft prägen würde. Das ist die ähnliche, eine ähnliche Ausrichtung. Und jetzt gehe ich mal zu einem anderen Teil der Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts, nämlich zum anarchistischen Flügel. Da sind die Aussagen gleich noch ein bisschen deftiger. Und das Bemerkenswerte an den beiden längeren Zitaten, die ich gleich geben werde, ist, dass sie mit über 20 Jahren Differenz voneinander erschienen sind. Das eine Zitat stammt von Pierre-Joseph Proudhon. Und das andere von niemand anderem als Michail Bakunin. Beide Texte wurden nicht von ihnen veröffentlicht, sondern sind erst posthum veröffentlicht worden. Und deswegen ist umso erstaunlicher, wie ähnlich sie ausfielen. Proudhon entwarf 1847 in seinem Tagebuch einen Artikel über Juden. Zitat, diese Rasse, die alles vergiftet, die alles in sich hereinfrisst, ohne sich jemals mit einem anderen Volk zu vermischen. Man müsse ihre Austreibung aus Frankreich verlangen, ihre Synagogen abreißen, ihnen keine Anstellung gewähren, endlich auch ihren Kult aufheben. Es ist kein Zufall, dass die Christen sie Gottesmörder genannt haben. Der Jude ist der Feind der Menschengattung. Man muss diese Rasse nach Asien zurückschicken oder sie ausrotten. Und Bakunin wiederum notierte 1871, dass die, Zitat, ganze jüdische Welt, die eine ausbeuterische Sekte, ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten bildet, eng und intim, nicht nur über die Staatsgrenzen hin, sondern auch über alle Verschiedenheiten der politischen Meinung hinweg. Diese jüdische Welt steht heute zum großen Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung. Dass hier Marx angegriffen wird, hat den Grund darin, dass Bakunin in diesem Text seine persönliche Beziehung zu Marx ein für alle Mal klären wollte. Also so ist der Text überschrieben. Also, wildeste Hassausbrüche, ein Antisemitismus, der, wenn man ihn wörtlich nimmt, in nichts dem Judenhass der Nazis nachsteht. Beide Aufzeichnungen, wie gesagt, wurden nicht veröffentlicht, sind also private Aufzeichnungen. Und trotzdem sind sie in einem Sinne nicht privat. Sie gaben sehr weit verbreitete, gesellschaftlich weit verbreitete, also in dem Sinne öffentliche Vorstellungen wieder. Das Judentum galt den Antisemiten des 19. Jahrhunderts nicht nur als Religion, deren Mitglieder angeblich Jesus Christus und damit Gott ermordet hätten, also daher die Redeweise von den Gottesmördern, sondern der Judenhass richtete sich gegen Jüdinnen und Juden auch als Personifikation einer vermeintlich alles zersetzenden Moderne. Und deswegen galt der Jude, um diese Sprechweise mal zu übernehmen, nicht nur als Repräsentant einer Gruppe unter vielen, sondern, wie Proudhon es ausdrückte, als Feind der Menschengattung. Diese Haltung, oder nicht diese Haltung, aber eine durchaus judenfeindliche Haltung vertrat Proudhon auch öffentlicher. In seiner Schrift System der ökonomischen Widersprüche vertrat Proudhon 1846 die Ansicht, die Juden seien nur dem Mammon treu und wollten über alle herrschen. Und dass Bakunin eine Einheit zwischen Marx und der französischen jüdischen Bankiersfamilie Rothschild imaginierte, war ebenso wenig eine individuelle Fantasie. Im 19. Jahrhundert waren Antisemiten der Meinung, die Juden seien für die gesellschaftliche Entwicklung verantwortlich, in der nur noch das Geld regiere und alle anderen Werte oder Wertvorstellungen verdrängt würden. In diesem Sinne erschienen Kapitalismus auf der einen Seite und Kommunismus auf der anderen Seite als zwei Seiten des Gleichen. Wer das genauer nachlesen will, wie das funktioniert, dem kann ich den Aufsatz von Moshe Postone über Antisemitismus und Nationalsozialismus ans Herz legen. Zu diesem Text von Postone werde ich aber auch noch kommen. Und vor diesem Hintergrund der Aussagen von Proudhon und Bakunin erscheint es dann auch nicht mehr ganz zufällig, dass auch Wilhelm Marr sich ursprünglich zur libertären Bewegung in Deutschland zählte. Wilhelm Marr ist heute nur noch bekannt als derjenige, der angeblich den Ausdruck Antisemitismus erfunden hätte. Er hat ihn nicht erfunden, das haben andere gemacht, aber Wilhelm Marr ist als Publizist der Nationalisten, zu denen er später gehörte, durchaus entscheidend dafür verantwortlich, dass dieser Ausdruck in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst im Deutschen Reich und dann in ganz Europa populär wurde. Also der Ausdruck Antisemitismus ist ja noch nicht 200 Jahre alt. Ich habe das jetzt nur kurz angerissen, was es mit der anarchistischen Bewegung im 19. Jahrhundert auf sich hat. Und man kann das heutzutage durch, finde ich, eine prima Textsammlung weiter nachverfolgen, die in den beiden zurückliegenden Jahren herausgegeben wurde. Herausgegeben von Jürgen Münken und Siegbert Wolf. Eine Textsammlung unter dem Titel Antisemit, das geht nicht unter Menschen, das ist ein Zitat von Gustav Landauer, anarchistische Positionen zu Antisemitismus, Zionismus und Israel. Und wer die Phase 2 liest, hat vielleicht auch gerade einen Aufsatz von mir dazu gelesen, in dem ich diese beiden Sammelbände dafür preise, dass sie eine Debatte anstoßen, die lange überfällig ist. Und ein bisschen was dazu mache ich auch in diesem Sammelband Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft, wo ich zum Beispiel auch die sehr zu lobende Haltung von Emma Goldman und Alexander Bergmann in Erinnerung rufe. Ich will noch einen kleinen Exkurs machen zu einem Zusammenhang, der heute kaum noch eine Rolle spielt, der allerdings, wenn man sich mit Veröffentlichungen zum Antisemitismus in der Linken beschäftigt, die so aus den 70er und auch aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen, dann findet man nämlich sehr häufig die Formulierung, der Antisemitismus in der Linken hat auf jeden Fall auch was mit dem Anti-Intellektualismus zu tun. Also heute erscheint ja sowieso das Thema Antisemitismus nur noch im Zusammenhang des Nahostkonflikts eine Rolle zu spielen. Ich hoffe, ich habe jetzt schon durch hinreichend viele Zitate gezeigt, dass auf jeden Fall ein Zusammenhang zum Antikapitalismus besteht. Aber das Thema Anti-Intellektualismus und Antisemitismus, da ist sicherlich noch vieles zu entdecken. Ich will das an einem kurzen Beispiel deutlich machen. In der schon genannten Untersuchung von Rosemarie Leuschen-Seppel über Antisemitismus in der deutschen Sozialdemokratie schreibt sie, es sei im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zu einer Verbrämung von Anti-Intellektualismus mit Antisemitismus gekommen. Die Vertreter des marxistischen Flügels wurden als Literaten oder Journalisten bezeichnet und da zumindest implizit als Juden gekennzeichnet, das heißt, Zitat Leuschen-Seppel, als unangemessene Interessenvertreter der Arbeiterklasse. Von Ferdinand Lassalle, dem Präsidenten des ADAV, ist der Ausspruch überliefert, dass er zwei Dinge hasse, Journalisten und Juden. Und diese Aussage habe Wilhelm Hasselmann, Protagonist der judenfeindlichen Strömung im ADAV, aufgegriffen. Leuschen-Seppel dazu etwas suffisant. In Verkennung oder wohl eher Verdrängung der Tatsache, dass Lassalle sowohl Jude als auch Intellektueller gewesen war, benutzte Hasselmann beide Eigenschaften als Diffamierungsmittel gegen Marx und schließlich gegen die gesamte Eisenacher Richtung. Diese Form von Anti-Intellektualismus findet sich aber durchaus auch bei den Angegriffenen und auch antisemitische Invektiven. Also aus mehreren Briefen von Engels an Marx ist überliefert, dass Lassalle als der läppische Jüd oder auch Itzig bezeichnet wurde, und davon gibt es wirklich einen Haufen an Schimpfwörtern. Und über weniger begabte österreichische Schriftsteller schrieb Engels in einem anderen Brief, sie seien mit jener besonderen Betriebsamkeit begabt, die der jüdischen Rasse eigen sei. Also, das nur als Hinweis darauf, dass es zu diesem Thema sicherlich noch mehr zu sagen gäbe. Ich will noch einen weiteren prominenten Sozialdemokraten und späteren Kommunisten, Parteikommunisten nennen, weil der eine Position formulierte, die das auf andere Weise formuliert, was ich versuche hier deutlich zu machen, nämlich Franz Mehring. Franz Mehring hat einerseits davor gewarnt, den Antisemitismus als das kleinere Übel zu betrachten. Andererseits hat er selbst einen Text veröffentlicht, Anti- und Philosemitisches, und darin geschrieben, auf der anderen Seite aber ist der Philosemitismus um kein Haar besser als der Antisemitismus. Wenn dieser den Kapitalismus zu bekämpfen behauptet, indem er die Juden verfolgt, so behauptet dieser, die Juden zu schützen, indem er den Kapitalismus durch dick und dünn verteidigt. Dann kann man also wirklich sich fragen, ob nicht der Antisemitismus nicht zumindest nur genauso schlimm ist wie der Philosemitismus. Überraschenderweise, oder vielleicht vor dem Hintergrund, dass es die Sozialdemokratie ist, findet sich diese Position auch bei Eduard Bernstein, der sich dann im 20. Jahrhundert durchaus noch in eine andere Richtung entwickelt. Eduard Bernstein veröffentlicht einen Text, das Schlagwort und der Antisemitismus, auch 1893-94, also zur gleichen Zeit wie August Bebel auch seine Grundsatzrede hält. Und darin schreibt Eduard Bernstein, philosemitisch kann etwas sehr Legitimes bezeichnen, lediglich eine gewisse Sympathie mit den Juden, die weder eine Verurteilung notorischer Fehler noch Zurückweisung etwaiger Überhebung derselben ausschließt. Es kann aber auch heißen, Liebedienerei vor dem kapitalistischen Geldjudentum, Unterstützung eines jüdischen Chauvinismus und so weiter. Diese Position wird für die 20er Jahre noch viel deutlicher. Eine andere Formulierung, die ich auch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wiedergefunden habe, die auf Franz Mehring zurückgeht, ist die Formel, die SPD habe, Zitat, mit dem antisemitischen Mönch so wenig zu schaffen wie mit dem kapitalistischen Rabbi. Und diese Position, die ich jetzt hoffentlich durch ausreichend Zitate belegt habe, könnte man jetzt aus heutiger Perspektive in zwei Richtungen kritisieren. Erstens, man könnte sagen, den Zusammenhang von Juden und Geld, den gibt es doch gar nicht. Dann würde man die zugrunde liegende Gesellschaftsanalyse der SPD nicht anfassen, sondern würde nur sagen, der Link zu dem Begriff jüdisch, das ist falsch. Das muss man zurückweisen. Die andere Ebene, das zu kritisieren, wäre zu sagen, warum müssen überhaupt bestimmte Personengruppen als Repräsentanten oder als Personifikation des Kapitalismus angegriffen werden? Warum ist das eigentlich richtig? Und was ich damit sagen will, ist, dass man das am besten versteht, wenn man beides gleichzeitig berücksichtigt. Also zum einen ist die Identifikation von Juden mit Kapital antisemitisch, aber vor allen Dingen ist das grundsätzliche Problem, was dahinter steckt, die Suche nach bestimmten Personengruppen, die dieses Kapitalverhältnis repräsentieren, und die Hoffnung, dass wenn sich der Hass von Menschen gegen diese Personen richtet, dass dahinter eine Form von verkacktem Antikapitalismus steckt, da liegt das grundsätzliche Problem. Und das werde ich an einem versuchen, jetzt mit einem kleinen Theorieritt noch deutlicher zu machen. Ich will aber versuchen, das auf einem möglichst leichten Level zu halten. Es gibt eine Veröffentlichung, um mal so rum anzufangen, es gibt eine Veröffentlichung von Paula Farg, Recht auf Faulheit. Das ist ein bemerkenswertes Buch, weil sich Lafargue darin gegen etwas richtet, was er ansonsten in der Arbeiterbewegung vorfindet, nämlich eine Glorifizierung der Arbeit. Und Lafargue predigt stattdessen das Recht auf Faulheit und sagt, mehr als 3 Stunden sollten wir nicht arbeiten. Diese Position war relativ minoritär in der ganzen Arbeiterinnenbewegung. Sehr viel verbreiteter war eine Auffassung, die August Bebel beispielsweise in seinem Klassiker Die Frau und der Sozialismus nochmal aufgegriffen hat. Ein Motto, was auf das Evangelium zurückgeht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und darin, in diesem Buch, hat Bebel für eine nachkapitalistische Gesellschaft eine Arbeitspflicht angekündigt und Folgendes nochmal grundsätzlich klargestellt. Zitat: Sobald die Gesellschaft im Besitz aller Arbeitsmittel sich befindet, wird die Arbeitspflicht aller Arbeitsfähigen ohne Unterschied des Geschlechts Grundgesetz der sozialistischen Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ohne Arbeit nicht existieren. Sie hat also das Recht zu fordern, dass jeder, der seine Bedürfnisse befriedigen will, auch nach Maßgabe seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten an der Herstellung der Gegenstände zur Befriedigung der Bedürfnisse aller tätig ist. Die alberne Behauptung, die Sozialisten wollten die Arbeit abschaffen, ist ein Widersinn sondergleichen. Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es nur in der bürgerlichen Welt. Und Lafargue hat diese Haltung schon kritisiert in seinem Text, das Recht auf Faulheit, und hat aber schon gesagt, dass sich im Proletariat wohl weitgehend die Auffassung durchgesetzt hat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das heißt also, die Arbeitsgesellschaft, dass man arbeiten muss, um leben zu dürfen, und die Form, wie gearbeitet wird, dass man in Fabriken geht und dort arbeitet, das alles wird nicht angetastet in der Gesellschaftsanalyse, sondern das soll fortbestehen. Es wird nur danach gesucht, wie man diese Form der Arbeit von Entfremdung und Ausbeutung befreien kann. Also, anstatt sich zu überlegen, wie man gleich die industrielle Produktionsweise überwinden kann, nahm der traditionelle Marxismus, so Moshe Postone in seiner Analyse Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft, nicht nur die Produktionsweise des industriellen Kapitalismus als eine unveränderliche, scheinbar gegebene Tatsache hin, sondern der traditionelle Marxismus ging außerdem davon aus, dass, Zitat, die Produktionsweise des Sozialismus wesentlich die gleiche sein werde wie die des Kapitalismus. Das Proletariat und seine Arbeit werden im Sozialismus zu sich selbst kommen. Und hier liegt eine der Grundlagen für das grundsätzlich Problematische dieser Weltanschauung. Das heißt nämlich, in dieser absoluten Gegenüberstellung von Arbeit und Kapital gehört die Produktion, die gesellschaftliche Produktion, gehören die Industrie, gehören die Fabriken, die Maschinen nicht zum Kapital, sondern sie gehören zu dem Bereich der Arbeit. Und die Aufgabe des revolutionären Proletariats besteht demnach vornehmlich darin, diese Arbeit, die industrielle Produktion, vom Kapital oder von den Kapitalisten zu befreien. Und vor diesem Hintergrund ist es dann auch wichtig, dass man die Kapitalisten kennt und dass man sie entfernt. Warum ich entfernen sage, wird ganz am Schluss meines Vortrags noch deutlicher. In diesem Zusammenhang muss man vielleicht noch mal ganz kurz auf den Begriff Fetisch eingehen. Ich will das auch nur wirklich kurz machen, auch nur im Zusammenhang mit Postons neuer Marx-Lektüre. Der Begriff Fetisch bezieht sich bei Marx im Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, nicht auf eine besondere Vorliebe für bestimmte Waren, nicht auf das, was man heute Warenfetisch nennt oder Markenfetisch nennt, sondern dass gesellschaftliche Verhältnisse verdinglicht wahrgenommen werden. Das ist mit fetischisiert gemeint. Das heißt, wenn Leute, die diesen Fetisch nicht berücksichtigen in ihrer Kritik, dann kann es so sein, dass bestimmte Erscheinungsformen, bestimmte Dinge als das erscheinen, was eigentlich ein Kapitalismus ausmacht. Ein Beispiel, was Postone dafür bringt, ist die Vorstellung, wenn man das Geld abschaffen würde, dann hätte man auch schon den Kapitalismus abgeschafft. Und wenn es kein Geld mehr gäbe, dann gäbe es auch keine ökonomischen Krisen. Oder man könnte sich vorstellen, oder eine andere Form dieses fetischisierten Antikapitalismus besteht darin zu denken, wenn man die Banken oder die Börsen abschaffen würde, dann gäbe es keinen Kapitalismus mehr. Das heißt, nach einer solchen fetischisierten Analyse zerfällt die kapitalistische Gesellschaft in scheinbar zwei unabhängig voneinander bestehende Sphären. Eine als konkret geltende, in der alles übersichtlich und nachvollziehbar und sichtbar ist, die der Arbeit, der Produktion von Gütern, und einer als abstrakt geltenden des Wertes, der Ausbeutung, des Profits und so weiter. Und die Warnung, die Postone in seinem berühmten Text Antisemitismus und Nationalsozialismus formuliert hat, ist, dass es gewisse Formen antikapitalistischen Denkens gäbe, die dazu tendieren, den Kapitalismus nur unter der Form der Erscheinung der abstrakten Seite dieser Antinomie wahrzunehmen. Zum Beispiel Geld als Wurzel allen Übels. Das Beispiel, was Postone dabei nennt, ist der schon zitierte Anarchist Proudhon, der Arbeit, der konkreten Arbeit, die Abstraktheit des Geldes entgegensetzt. Und Postone schreibt außerdem in einer Fußnote, dass damit Proudhon sozusagen zu den Vordenkern des modernen Antisemitismus gehöre. Ich habe ja kurz angedeutet, dass es bei Proudhon auch noch deutlich konkreter wird. Und vor diesem Hintergrund ist es dann auch nicht mehr überraschend, dass es eine bemerkenswerte Übereinstimmung gibt, nämlich zwischen dem, was der moderne Antisemitismus den Juden zuschreibt, Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität, Mobilität, was gleichzeitig zum Wesensmerkmal dessen, was den Kapitalismus ausmacht oder was die abstrakte Herrschaft des Kapitals ausmacht. Das Problematische ist aber, dass genau in dieser personifizierten Form des Antikapitalismus eben nicht die Person aus dem Kapitalverhältnis entspringen, sondern andersrum, dass bei einer weiteren Steigerung so getan wird, wie dass am Kapitalismus die Kapitalisten schuld sind. Also sozusagen, als hätte es in der Geschichte zuerst die Kapitalisten gegeben und dann den Kapitalismus. Und dann kann man in der letzten Steigerung natürlich daran glauben, dass wenn man die Kapitalisten beseitigt, dass man damit auch den Kapitalismus beseitigen kann. Vielleicht noch, ich glaube, ich überspringe das, um vielleicht noch eine Sache daran deutlicher zu machen, zum Verständnis auch, warum es innerhalb der Linken judenfeindliche Vorstellungen geben kann, wenn doch die Linke eigentlich sich gegen Rassismus in all seinen Formen ausspricht. Genau das, was ich gerade eben dargestellt habe, macht ja einen Unterschied aus zwischen Rassismus in seinen verschiedenen Ausprägungen auf der einen Seite und dem modernen Antisemitismus. Also dazu nochmal Postone, der das am besten ausgedrückt hat. Alle Formen des Rassismus schreiben dem anderen potenzielle Macht zu. Diese Macht ist gewöhnlich aber konkret, also materiell oder sexuell. Die Macht des Unterdrückten, die Macht des sogenannten Untermenschen. Die den Juden zugeschriebene Macht wird nicht nur als größer, sondern als ungeheuer groß und schwer kontrollierbar empfunden. Und außerdem steht sie hinter den Erscheinungen. Sie zeigt sich eben gerade nicht körperlich oder sexuell. Und deswegen herrschen Juden auch nicht direkt, sondern sie herrschen vermittelt über andere. So wie scheinbar der Kapitalismus auch über andere herrscht. Die Juden stehen, so schließt Postone diese Ausführung, die Juden stehen damit für eine ungeheuer machtvolle, unfassbare internationale Verschwörung. Diese letzten Ausführungen gelten für Postone oder nach Postone für den Nationalsozialismus, deren sogenannter Antikapitalismus sich gegen das raffende Kapital richtete, aber das schaffende Kapital bewahren wollte. In dieser extremen Ausformung, in dieser extremen Ausprägung ist der Antisemitismus immer von der Arbeiterinnenbewegung abgelehnt worden. Also das heißt, die Begriffe raffendes und schaffendes Kapital sind von der SPD und von der KPD deutlich kritisiert worden. Aber es gibt eine Unterscheidung, die mit etwas anderen Begriffen versehen eine ähnliche Denkform annimmt, nämlich eine Unterscheidung von einer produktiven, einer schaffenden Arbeit und einem raffenden, parasitären Kapital. Und da liegt genau das Problem. Man könnte also auf den ersten Blick sagen, wenn die SPD und später auch die KPD die Begriffe schaffend und raffend zurückgewiesen haben, dann können sie ja gar keine wesentlichen Überschneidungen mit antisemitischen Vorstellungen gehabt haben. Wenn man aber den Begriff Kapital da rausnimmt und nur die Überzeugung nimmt, es gibt einen produktiven, einen schaffenden Bereich in der Gesellschaft und es gibt einen parasitären, raffenden Teil der Gesellschaft, dann kommt man dem schon etwas näher. Und um es vielleicht an Bildern etwas deutlicher zu machen, und jetzt komme ich zu dem Grund, warum ich eben von Entfernen gesprochen habe. Ich mache jetzt einen Zeitsprung. Ich springe jetzt in das Jahr 1925 und ich gehe auch weg von der SPD und nehme die KPD. Und diejenigen von euch, die morgen Abend kommen, werden das wiedererkennen. 1925 erscheint die Tageszeitung der KPD mit einer Titelseite, auf der eine Karikatur abgebildet ist, die man auch schon aus der Geschichte der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts kennt. Nämlich, man sieht einen riesigen Arbeiter, ich würde jetzt sagen, natürlich ein Mann, aber so natürlich ist es nicht, aber es ist typisch. Es ist ein Mann, der die Arbeiterklasse repräsentiert. Dieser Mann trägt in seiner rechten mächtigen Faust eine kleine Figur, die als Großgrundbesitzer durch seine Kleidung gekennzeichnet ist, und in der anderen Faust eine Person, die durch ihre Kleidung als Kapitalist zu erkennen ist. Außerdem steht dieser gewaltige Arbeiter mit dem einen Bein in einem Dorf oder einer kleinen Stadt und mit dem anderen Bein steht er in der Industrie. Morgen Abend werde ich darauf eingehen, was die Überschrift dieser Titelseite bedeutet. Die Titelseite ist nämlich überschrieben mit den Worten: Entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten. Also morgen wird es auch noch ein bisschen mehr um diese Biologisierung gehen. Was ich aber jetzt erstmal nur an dieser Zeichnung deutlich machen will, ist die Vorstellung, wenn man die Gesellschaft von den Kapitalisten und den Großgrundbesitzern befreit, wenn man die entfernt, dann habe man gleichzeitig die Gesellschaft befreit. Und alles Weitere, was auf dieser Zeichnung enthalten ist, also den Arbeiter, das Dorf, die Stadt, die Industrie, alles das bleibt bestehen. Und das ist genau das Problematische, wo antisemitische Vorstellungen unter anderem anknüpfen können, aber wo eine Menge dieser traditionellen sexistischen, rassistischen und judenfeindlichen Vorstellungen anknüpfen können, nämlich die Überzeugung, es sind bestimmte Personengruppen, die ein gesellschaftliches Verhältnis repräsentieren. Und mit ihrer Entfernung könnte man dafür sorgen, dass die Gesellschaft befreit ist. Moshe Postone hat in seiner Marx-Lektüre darauf hingewiesen, dass man eigentlich das Gegenteil erreichen müsse. Es geht nicht darum, die Arbeiterinnen und Arbeiter zu retten, sondern es geht nicht darum, dass die zu sich selbst kommen, es geht nicht darum, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr entfremdet existieren, sondern es geht darum, das Proletariat abzuschaffen. Und das ist genau das Gegenteil von dieser Glorifizierung der Arbeit und des Arbeiters. Und das ist die problematische Grundlage, auf der alle diese Vorstellungen, Juden und das Kapital hingen miteinander zusammen, so gefährlich werden können für die Arbeiterinnenbewegung des 19. Jahrhunderts. Vielen Dank für euer Interesse.